Mädel und Glück auf, meine Freunde. Wir sind beim vorletzten Kapital der erotischen Kurzgeschichten von Rainer Winkler und ich kann es gar nicht erwarten, hier mit euch durch zu sein und auf Wegen des Lebens weiterzumachen. Allerdings müssen wir uns hier noch durchquälen. Vorab noch eine kleine Erinnerung, und zwar, dass Kapital 15, also das nächste Kapital, bereits auf Odyssey und den Audio-Streaming-Plattformen erschienen ist, wenn ihr das hier auf YouTube seht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, gönnt euch einen Kotzeimer oder die Klopositionierung und viel Spaß mit Kapital 14. Swingerclubs. Mit 21 war mein erstes Mal in einem Swingerclub. Ich war irgendwie verloren und da ich auch niemanden kannte, saß ich meist an der Bar. Das Treiben um mich herum fand ich zwar schon geil, aber die wenigen sexuellen Erfahrungen, die ich hatte, waren zum größten Teil mit anderen Männern und selbst das war Jahre her. Ich saß auch öfter mit einem reisig harten Schwanz da, weil manche der Damen und Männer durchaus erotisch Dessous trugen, die einen durchaus nicht nur was fürs Auge, sondern auch was für die Erregung gaben. Nach einiger Zeit setzte sich eine Frau auf mich und sprach mich einfach so an. In Swingerclubs wird beim Betreten an der Garderobe, wo man den Eintritt bezahlt, bekommt man einen Schlüssel mit einer Nummer, die zu einem Spind gehört, in dem man seine Kleidung und Wertsachen ablegen kann. Die meisten entscheiden sich dann entweder für Unterwäsche oder Dessous, aber ich hatte auch einen ganz nackt herumlaufen sehen. Der Mann beispielsweise ging einfach geradewegs an mir vorbei, offenbar davon angetan, dass er nackt war und ihn einige anschauten, denn er war hart und stand Kerzen gerade. Er schien etwa in den Mitte 50er zu sein. Die Frau, die mich angesprochen hatte, trug ein Netzkleid, das aus sehr großen Maschen bestand und eher aussah wie Schnüre, die sie zu einem Kleid gemacht hatte. Es verdeckte nicht wirklich was von ihrem schönen Körper. Okay, hätte gar nicht erwartet, dass es in diesem Kapital quasi direkt zur Sache geht. Also, es wird noch nicht gefickt, aber das kommt sicherlich noch. Immerhin ist schon die Rede von harten Schwänzen, nackten Männern und Frauen in sogenannten Netzkleidern, die sich einfach auf den Schoß des Protagonisten setzen. Ich würde nur zu gerne wissen, was ein reisig harter Schwanz ist. Reisig sind ja so dünne Äste und die sind nicht sonderlich hart, meine ich zu wissen. Sie setzte sich einfach neben mich, legte mir eine Hand auf den Arm und meinte, »Na, du scheinst noch unerfahren zu sein, was den Besuch hier betrifft, oder?« Als ich sie ansah, spürte ich, wie es sich bei mir regte. Sie war locker um die 65, hatte dunkle Locken, große Brüste und einen schönen Körper. Ihre Hüften wirkten einladend und als ich sie genauer ansah, sah ich, dass sie sogar rasiert war. Hallo, junge Dame, Ihre Hüften sehen einladend aus. Ich würde sie gerne vernaschen. Welche Zuhörerin nicht instant feucht wird bei dem Gedanken, ich würde diese magischen Worte zu ihr sagen, ist vollkommen verloren. Aber egal, zwei Dinge. Einige Sätze zuvor hat die Alte sich noch auf den Dicken draufgesetzt und jetzt dann doch neben ihn. Und 65? 65? Welcher 21-Jährige findet 65-Jährige geil? Also, da gibt's bestimmt so eine ganz kleine Minderheit, aber was hat Rainer sich da wieder zusammengesponnen? What the fuck? Als sie meinen Blick bemerkte, lächelte sie, legte die andere Hand auf mein Bein und meinte, »Was denkst du? Wollen wir uns in ein Zimmer zurückziehen und ein wenig miteinander spielen?« Ohne auf eine Antwort zu warten, ließ sie meine Hand los, stand auf und ging zur Tür. Ich dachte nicht groß darüber nach und folgte ihr. Sie brauchte sich nicht umsehen, um zu wissen, dass ich ihr folgte. Schon spürte ich, wie bei dem Anblick ihres geilen Arsches, der sich vor mir hin und her bewegte, wie ich geil wurde. Er bewegte sich geil vor mir, während sie vorausging. Mein Schwanz wurde langsam hart, was ihr sicher klar war. Wir schauten in ein, zwei Zimmer, die leer waren. Es schien ihr aber nicht zu gefallen, also ging sie weiter. Als sie an einem weiteren leeren stehen blieb, sah sie mich an, fasste sich mit einer Hand an die Brust und leckte sich über die Lippen. Als mein Schwanz zuckte, während sie auf ihn herabschaute, lächelte sie. Offenbar fand sie es geil, mich so zappeln zu lassen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber dieses Lippenlecken ist bei mir so eine großartig eklige Vorstellung, wie so ein scheiß hungriger Wolf. Fehlt jetzt nur noch, dass der Protagonist die Fragen stellt. Also nicht die Rettichfrage, sondern die Rotkäppchenfragen. Also, Großmutter, warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Großmutter, warum hast du so eine große Nase? Damit ich dich besser riechen kann. Großmutter, warum hast du so einen großen Mund? Damit ich riesige Schwänze lutschen kann. Ich glaube, ich habe die Augen vergessen. Also die Frage über die großen Augen. Ach, egal. Dann fand sie einen Raum, in dem ein Mann und zwei Frauen sich bereits miteinander vergnügten. Als wir in den Raum kamen, sah der Mann die Frau vor mir an, grinste und widmete sich wieder den beiden jungen Damen an seiner Seite. Anscheinend kannten die beiden sich schon. Mir fiel auch auf, dass er es war, der die ganze Zeit nackt herumlief. Sie drehte sich zu mir um und meinte, grinste frech wieder eine Hand auf ihrer Brust. Was? Das Zimmer ist doch schön, oder? Ohne groß auf eine Antwort zu warten, nahm sie meine Hand, zog mich zu den Matratzen, die da lagen, und setzte sich drauf. Sie zog mich näher an sich, öffnete den Knopf meiner Shorts und holte eine große Umstände meinen Schwanz heraus. Sie sah zu mir auf und lächelte, fing sie an, mich hart zu blasen, wobei es da nicht viel zu tun gab. Erstmal will ich anmerken, dass es tatsächlich direkt losgeht. Kein großartiges Vorgeplänkel in der Geschichte. Hier kommt es direkt zu den sexuellen Handlungen. Aber warum? Warum muss Rainer wieder übertreiben? Warum muss der Oldtimer ihm in einem Raum, in dem irgendein Typ zwei Ischen ballert, einen blasen? Man merkt hier wieder so ultimativ, dass Rainers sexuelle Vorstellungen sowas von zerstört worden sind durch langjährigen, täglich stundenlangen Pornokonsum. Es widert mich an. Ihr Anblick, als ihr ihr gefolgt war, hatte es fast schon erledigt. Dennoch fand ich es geil, wie sie an meinem besten Stück saugte. Die beiden Frauen, die inzwischen neben uns auf dem Schwanz und im Gesicht des anderen Mannes saßen und laut stöhnten, fand ich dabei natürlich auch geil. Während er sie fegte, war ich inzwischen schon endgültig hart. Als sie mich in den Mund nahm, um an mir zu saugen und wichsen begann, stöhnte und legte eine Hand auf ihren Kopf. Sie hatte offensichtlich Spaß bei ihrer Arbeit. Als ich aber spürte, dass es mir wohl bald kommen würde, wollte ich sie sanft wegdrücken. Sie allerdings machte weiter. Genau genommen legte sie sich sogar noch mehr ins Zeug. Mir wurde klar, sie wollte, dass ich in ihren Mund kam. Eigentlich wollte ich das nicht, aber ich konnte es gerade schlecht ändern. Davon abgesehen war ich nicht zu sehr motiviert, denn es fühlte sich viel zu geil an, wie sie ihre Zunge um meinen Schwanz kreisen ließ und dazu an mir saugte. Es war zu spüren, dass sie wusste, was sie tat. Ihre Hände, die mich wichsten und an meinen Eiern spielten, gaben mir dann den Rest. Als ich kaum noch aushalten konnte, stöhnte ich und spritzte ihr alles in den Mund. Bei dem dritten Mal konnte sie es aber nicht rechtzeitig schlucken und ich spritzte ihr über das Gesicht und die Brüste. Ich atmete schwer, während sie mich anlächelte und voll von meinem Sperma zu mir aufschaute. Der Protagonist kann natürlich wieder Feuerwehrschlauchladungen verteilen und ich habe so im Urin, dass das nicht zum letzten Mal in dieser Geschichte eine so große Sauerei angerichtet hat. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass der Protagonist mal wieder Rainer heißt, oder? Kommt zwar in der Geschichte, glaube ich, nicht vor, aber steht in den Steckbriefen drin. Ich habe mich diesmal selbst gespoilert, aber wäre ja eigentlich klar gewesen. Also in wie vielen Geschichten hieß der Protagonist jetzt nicht Rainer? Es waren wenige, glaube ich. Ich glaube, das waren auch nur die, wo der Protagonist weiblich war. Ah, keine Ahnung, sehen wir ja irgendwann. Ein Stöhnen ließ mich nach links schauen und ich sah, dass mich die beiden Frauen lüstern anschauten. Offensichtlich hatte ihnen mein Höhepunkt gefallen. Ich lächelte zurück und dachte, dass ich die beiden auch mal gerne mit meiner Sahne erfreuen würde. Mit meiner Sahne erfreuen! Als ob es irgendeinen Menschen gibt, der diese Ausdrucksweise auch nur annähernd erotisch findet. Ich werde euch alle mit meiner Sahne erfreuen. Ich werde euch alle mit meiner Sahne erfreuen. Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die geile Frau vor mir. Sie lächelte, rutschte weiter zurück auf das Bett und zog mich mit sich. Sie küsste mich, wobei ich mein Sperma schmeckte. Ich berührte ihre Brust und umfasste sie. Sie stöhnte auf, als ich mit ihren Nippeln spielte. Sie zog mich enger an sich und flüsterte mir ins Ohr: Los, leck meine Muschi, du geiler Schwanz! Ich spürte, wie ich zuckte, als ich nach unten rutschte, um ihre Scheide zu lecken. Sie öffnete die Beine und ich schob das Netzkleid ein kleines Stück nach oben, um an ihre nasse Muschi zu kommen. Ihre Scheide sah aus und roch einfach geil. Ich küsste sie kurz oberhalb, dann berührte ich mit meiner Zunge die Stelle, wo ihre Scheide begann, und ließ sie langsam nach unten wandern. Sie stöhnte, als meine Zunge sich ihren Weg suchte und ihren Kitzler umkreiste. Ich ließ meine Hände links und rechts auf der Innenseite ihre Oberschenkel und drückte leicht, damit sie sich noch ein wenig weiter für mich öffnete. Sie gab der Aufforderung nur allzu gerne nach. Ich nahm meine Hand, schob mir zwei Finger in den Mund, um sie feucht zu machen, obwohl das bei ihr kaum nötig schienen durfte. Ließ meine Zunge dann weiter um ihren Kitzler kreisen, während ich ihr langsam meine Finger in die geile, zuckende Muschi schob. Sie stöhnte, als sie meine Finger in sich gleiten spürte. Ich fing an, sie zu fingern, während ich sie mit der Zunge immer weiter ihren Kitzler umspielte. Sie stöhnte, eine Hand an ihrer Brust, die andere in meinen Haaren. Sie schmeckte geil und ich spürte, wie mein von dem Orgasmus schwachen Schwanz wieder hart wurde. Eigentlich wird hier ja etwas durchaus Schönes beschrieben. Nur zwei Faktoren lassen das sehr eklig werden. A. Die Sprache. Wie Rainer beschreibt, ist unterirdisch, also unerotisch. Kann auch sein, dass nur ich das so empfinde, aber ich find's unschön. Naja, und der zweite Faktor ist Rainer selbst. Stellt euch mal vor, ihr wärt eine Mulle und zwischen euren Beinen ist so ein fetter Oger, der versucht, euch oral zu befriedigen. Erste Frage, wie passt er zwischen eure Beine? Und zweite Frage, welche Krankheiten überträgt er? Naja, und dann gibt's noch drei weitere Fragen. Ne? Was war das für ein Ball? Steckt er immer noch drin und war's schön? Nach einer Weile wurde ihr Stöhnen lauter. Ich schaute auf und merkte, dass der Mann, der zuvor mit den beiden jungen Frauen gefickt hatte, nun neben uns lag. Die beiden Frauen waren verschwunden. Ich machte weiter, während der andere Mann ihre Brüste massierte und sie seinen Schwang wichste. Von dem Orgasmus mit den beiden Frauen sah man noch sein Sperma an seinem Schwanz. Plötzlich schrie sie laut. Ich spürte, wie sie sich verkrampfte. Ihre Scheide, in der meine Finger nun tief steckten und sich bewegten, wurde von ihr gedrückt, als sie sich zusammenzog. Ich wusste, sie hatte ihren Orgasmus. Ich machte ein wenig weiter, während sie stöhnte und ihren Orgasmus in vollen Zügen genoss. Gleichzeitig spürte ich, wie mich ihr Gestöhne geil machte. Ich war inzwischen selbst wieder hart und beschloss, etwas zu riskieren. Wenn sie es nicht wollen würde, würde sie es sicher sagen. Ich zog meine Finger aus ihr, ich bewegte mich und drängte mich mit meinen Beinen zwischen ihre, was sie sich gern gefallen ließ. Ihr Blich war gierig auf meinen harten Schwanz gerichtet, also wollte sie ihn offensichtlich auch noch in sich spüren. Der Mann neben uns ließ ihre Brust los, ging nur und sah uns zu, während ich meinen Schwanz in die Hand nahm und ihn über ihre nasse Scheide rieb, was sie stöhnen ließ, und drückte mich in sie hinein. Sie lächelte und machte keine Anstalten, mich aufzuhalten. Als ich meinen harten, noch leicht von dem Sperma Nasenschwanz ganz in sie schob, stöhnten wir beide. Abgesehen davon, dass diese Beschreibung unschöne Bilder erzeugt, was des Fickes ist ein Sperma Nasenschwanz? Das klingt wie irgendeine Tierart, die vom Aussterben bedroht nur in den chilenischen Anden existiert und regelmäßig von an Land schwimmenden Killerwalen exekutiert wird. Also im Ernst. Kann jemand Rainer einen Schreibkurs geben? Ich würde es ja machen, aber ich würde andauernd ausrasten und ihm wahrscheinlich immer wieder eine klatschen oder so. Es war geiler, als ich erwartet hatte. Ich fing an, sie zu stoßen. Sie stöhnte, war eng, warm und von ihrem Orgasmus noch richtig nass. Ich begann, sie geil und tief zu ficken, während sie dem anderen noch immer wichste, der aber nur grinste, daneben lag und ab und an mal stöhnte, wen sie ihn etwas zu geil machte. Ich war recht unerfahren damit, dass einem Leute beim Sex zuschauten oder mitmachen. Jedenfalls damals, und daher hat es nicht sonderlich lange gedauert, bis ich kam. Es hatte einen unerwartet geilen Effekt, wenn mir jemand beim Sex mit einer Frau zuschaute. Sie stöhnte und kam aber zur selben Zeit wie ich. Offenbar machte sie es richtig geil zu spüren, wie ich mein Sperma in sie pumpte. Es war ein richtig geiles Erlebnis. Hier wird die zweite Ladung Unrat aus dem Tanklast zu großen Fettkörper entlassen. Ob Rainer wirklich meint, dass er solche sexuellen Aktivitäten ausführen kann? Ob er wirklich meint, dass sein Körper zu all dem in der Lage wäre? Ich meine, die großen Jungs in all den Pornos können es ja auch und bestimmt ganz natürlich. Kein Zweifel also, dass Rainerle es auch könnte. Ich ging, nachdem wir uns sauber gemacht haben, mit den beiden zurück zur Bar, wo wir uns noch eine Weile unterhalten hatten. Was mich überraschte und kurz auch erschreckte, war, als der Mann meinte, muss schon sagen, wie echt geil du meine Frau gefickt hast. Als er meinen erschrockenen Blick bemerkte, lachte er und meinte, keine Sorge, dir dürfte aufgefallen sein, dass wir beide damit kein Problem haben. Ich erfuhr, dass sie Lukas und Lena hissen. Die Namen wieder, wa? Lukas und Lena sind stark untypische Namen für diese Altersgruppe. In heutigen Zeiten aber sehr populäre Namen. Es zeugt wieder von Rainers maximalem Unwissen und seiner nicht vorhandenen Kreativität. Während wir so da saßen und redete, merkte ich, dass mich eine der beiden, die Lukas zuvor gefickt hatte, zu mir herüberschaute und mich angrinste. Ich stand auf, meinte, dass man sich eventuell ja später sehen würde, und ging einfach mal spontan zu ihr hinüber. Als sie mich kommen sah, lächelte sie erneut. Ich setzte mich neben sie, wusste eigentlich nicht, was ich sagen sollte, fing einfach mit einem Hallo an. Sie trug einen roten Slip, dazu einen roten Spitzen-BH. Na, dich sieht man aber auch zum ersten Mal hier, oder? Ihre Stimme war hell und angenehm. Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ich sah sie an. Ihre Brüste waren nicht ganz so Lenas, aber hatten eine schöne Form. Man sah ihr ihre Jugend an. Sie war schlank und die Farben ihrer Unterwäsche standen ihr hervorragend. Möchtest du mit mir ein wenig nach hinten? Sie lächelte. Gerne. Wir standen auf und gingen an Lena und Lukas vorbei, die mir zugrinsten. Ich hätte schwören können, Lukas hätte gemurmelt, viel Spaß. Wir hielten an einem Zimmer mit einigen Spielsachen, darunter ein Kreuz, eine Liebesschaukel und andere abenteuerlich aussehenden Sachen. Boah, ich dachte erst, da lägen jetzt Dildos oder so, die schon jede Menge andere Leute an diesem Tag benutzt haben und die sich der Dicke in seiner Geschreibselfantasie jetzt einführen wird, wie seine scheiß Rettiche. Sie deutete auf die Liebesschaukel. Ich würde das jetzt gerne ausprobieren, wenn du magst. Ich grinste. Gerne doch. Wir gingen in das Zimmer und neben der Schaukel zog ich sie in meinen Arm. Sie lächelte, als ich sie küsste, meine Hand ließ ich in ihren Rücken hinunterwandern. Ich packte ihren Arsch und die stöhnte auf. Ich ging vor ihr in die Knie und ließ sie aus ihrem Slip steigen. Bevor ich wieder aufstand, küsste ich kurz ihre Muschi. Sie kicherte. Als ich wieder stand, kniete sie sich vor mich und zog mir die Shorts aus, nahm meinen Halbsteifen in die Hand. Sie fing an, mir einen runterzuholen, während sie meine Eier massierte. Gelegentlich ließ sie meine Eichel auf der Zunge in ihren Mund gleiten, wo sie so heftig saugte, dass ich kurz fürchtete, sie würde gleich mehr als nur meinen harten Schwanz im Mund haben. Als ich laut stöhnte, sah sie zu mir auf und grinste frech. Als ich hart war, half ich ihr auf. Sie setzte sich in die Schaukel und ich band ihre Arme und Beine fest. Geil gespreizt und fast schon hilflos sah sie mich geil und erregt an. Ich nahm meinen Schwanz in die Hand und wichste mich ein wenig, so dass sie zusehen musste. Ich grinste frech und sie zappelte ungeduldig. »Bitte steck ihn mir endlich rein!« Ich grinste, kam auf sie zu und fuhr mit den Fingern über ihre nasse Muschi. Sie stöhnte. »Was soll ich machen?« Als sie mich überrascht anschaute, lächelte ich. »Was zum Fick? Wer redet hier wieder?« »Der braucht auch einen Dialog, der braucht für alles braucht der einen scheiß Kurs. Also der muss doch echt alles lernen. Wer redet hier?« »Bitte steck ihn mir endlich rein!« Ich grinste, kam auf sie zu und fuhr mit den Fingern über ihre nasse Muschi. Sie stöhnte. »Was soll ich machen? Stöhnt sie das jetzt? Weil danach schaut er sie überrascht an.« Ich kann nicht mehr reden, Alter. Ich mache jetzt einfach weiter. Mich interessiert mich nicht, wer da redet, Alter. Also, wo war ich? Da. »Bitte fick mich!« Sie schrie es fast. Ich grinste und rieb meine Naseeichel über ihre geil zuckende Scheide. Warum kriegt der Fette es in diesem Kapital nicht geregelt, das Wort nass zu schreiben? Warum ist es jetzt die Naseeichel? Ich komm nicht drauf klar. Und warum wird jetzt, nachdem zweimal ein Großmütterchen vollgespritzt wurde, eine junge Dame gefickt? Ich frag mich, was das für ein Leben ist. Das ist wie beim Fauneck, nur ein kleiner Ausschnitt plus Soundtrack. Guck aus meinem Fenster, das ist Cloudtrap. Als sie stöhnte, schob ich mich langsam in sie hinein. Die Schaukel war eine geile Erfindung. Sie hing hilflos und breitbeinig in der Luft, während ich sie einfach in sie eindringen konnte. Als ich gerade anfing, sie geil zu stoßen, hörte ich hinter mir jemanden. Als ich mich herumdrehte, sah ich, dass weitere Leute in den Raum kamen. Ich grinste sie an, was sie erwiderte. Ich stieb wieder in sie und fing nun an, mich in meinem schönen Rhythmus zu bewegen. Sie fing an zu stöben. Anfangs eher leise, aber mit zunehmender Erregung wurde sie lauter. Eine Frau, die neben uns an der Wand stand und zuschaute, hatte angefangen, sich an ihrer Muschi zu reiben. Ich erkannte, dass es die andere der beiden war. Sie grinste und sah uns zu, wie unser Sex immer geiler wurde. Nach einer Weile stellte sie sich ein Mann zu ihr, fing an, ihre Brüste zu massieren, während sie in ihre Hose greif und einfach seinen Schwanz herausholte. Ich konzentrierte mich wieder auf meine Partnerin, die ebenfalls zu den beiden hinübergeschaut. Ich legte eine Hand auf ihre Brust. Sie hatte immer noch den BH an, aber das war genau, wie ich es sollte, so konnte ich leicht Druck auf sie ausüben. Ihr Stöhnen wurde immer lauter und man höre eine Veränderung im Ton. Ich spürte, wie sich ihre Scheide langsam anspannte und zuckte bei jedem Stoß. Als ich langsam auch spürte, dass ich zum Ende kam, stöhnte sie extrem laut auf und ihre ganze Scheide um meinen Schwanz herum zog sich eng zusammen. Die weiteren Stöße während ihres Orgasmus waren so geil, dass ich abspritzte und dabei herausglitt. Sich spritzte über ihre nasse und jetzt tropfende Muschi, ihren Bauch und, während ich mich dabei noch wichste, sogar bis auf ihre Brüste, so dass der rote BH nun weiße Flecken hatte. Sie stöhnte, als mein Sperma sie traf. Nachdem ich fertig war, schob ich mich ein letztes Mal in sie und sie zuckte geil zusammen. Ich küsste sie, dann zog ich mich aus ihr zurück, half ihr aus der Schaukel und wir gingen uns gemeinsam sauber machen. Die wenigen anderen, die da waren, sahen uns zu und grinsten bei ihrem Anblick, als sie vorbeigingen. Das war nicht das letzte Mal, dass ich sie gefickt habe und auch nicht die einzige. Der Swingerclub war so geil und ich würde sicher viel Zeit hier verbringen. Das war's auch schon wieder von der Fix-Story. Wenig Vorgeplänkel, Rainers alter Ego spritzt dreimal eine volle Ladung in kürzester Zeit ab. Generell sieht Rainer sich in dieser Geschichte als so einen Gigolo vom Pornodreh. Aber nach den langweiligen letzten beiden Geschichten, also Sex im Mittelalter 2 und dieser komischen Yakari-esken Indianergeschichte, war das jetzt nochmal eine Abwechslung der etwas anderen Art. Viel mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Kommen wir also zu den Steckbriefen. 14, Swingerclub. Name Rainer, Alter 21, Geschlecht männlich, Größe 1,90, Haare braun, sexuelle Neigungen bisexuell, Zusatz Neuling im Club. Name Lukas, Alter 56, Geschlecht männlich, Größe 1,87, Haare braun mit grauslich. Was? Braun mit grauslich. Grauslich. G-R-A-U-S-L-I-C-H. Grauslich. Braun mit grauslich. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, aber ich weiß nicht, was gemeint ist. Sexuelle Neigungen bisexuell, Zusatz Mann von Lena. Name Lena, Alter 58. Boah, die ist sogar noch älter, jünger als Rainer die geschätzt hatte, oder? In der Geschichte meinte der, die wäre 65. Jetzt ist sie nur noch 58. Ist jünger als meine Mutter. Lell. Geschlecht weiblich, Größe 1,67. Haare blond, sexuelle Neigungen bisexuell, Zusatz Frau von Lugas. Name Melanie, Alter 24, Geschlecht weiblich, Größe 1,80. Haare blond, sexuelle Neigungen hetero, Zusatz lässt sich gerne von vielen Männern ficken. Der letzte Zusatz ist ja absolut unnötig, weil das hat ja null Belang für die Story. Das ist komplett hanebüchner Schwachsinn, der den Leser einfach 0,0 interessiert. Was soll diese abgefuckte Scheiße? Auch wie die Alte heißt, die der jetzt am Ende gefickt hat, kommt nicht in der Story vor, juckt nicht. Also Real Talk, das ist ja, also das sollen ja Wix-Geschichten sein und das interessiert doch nicht. What the fuck? Abschlusswort. Diese Geschichte basiert sogar zum größten Teil auf Wahrheit. Ich habe ein paar Detektei ausgeschmückt, aber fast so ist es mir im Alter von 21 wirklich ergangen. Die Namen sind selbstverständlich erfunden, sowie die anderen personenbezogenen Details. Immerhin will ich ja nicht eventuelle Leser dazu bringen, jemanden fälschlich oder korrekt zu beschuldigen. Diskretion ist in der Szene schließlich großgeschrieben. Diskretion wird übrigens großgeschrieben, weil es ein scheiß Substantiv ist, du Hurensohn. Ich sehe schon kommen, wie die auf YouTube wieder gesperrt wird. Was kann ich dazu sagen zum Abschlusswort? Warum hat er mit 21 der Detektei ausgeschmückt? Hat er irgendwie bei einem Dekoratisten, gibt's so einen Job, bei irgendeinem so einem Dekotypen gearbeitet? Oder hat er sich wieder nur verschrieben? Wer weiß das schon, ne? Aber 2010 will Rainer also in einem Swingerclub gewesen sein, in dem es so oder so ähnlich abging. Einmal dürft ihr raten, was das ist. Richtig, Lü-Lü-Lü. Als ob der Fotzkopf wirklich denkt, dass ihm im Jahre 2021 noch irgendwer so eine Scheiße abkauft. Es hätte 2013 bringen können, da hätten es ein paar Leute geglaubt, aber jetzt, come on. Naja, egal. Wie auch immer, viel Senf kann ich zu dieser Geschichte nicht abgeben. Es war, wie immer, ekelhaft. Oder eigentlich war sie ekelhafter als die letzten Geschichten. Doch es gab nicht so viel stocklangweiliges Vorgeplänkel wie in den letzten Geschichten. Aber war sie jetzt besser oder schlechter? Keine Ahnung. Wie hat's euch denn gefallen? Schreibt's mir in die Kommentare. Wenn ihr bei YouTube oder Odyssey zuschaut, ne? Etzadla liegt, hamdulillah, auch nur noch ein einziges Kapital vor uns. Also zumindest von dieser Kurzgeschichtensammlung. Und dann haben wir diese Scheiße endlich vollbracht. Ich hab zwar immer noch Angst, dass Rainer EKG 2 raushaut. Ich will's nicht hoffen. Würde bedeuten, dass ich AWDL wieder nach hinten verschieben würde. Aber es wird auf jeden Fall, so viel kann ich verraten, nach EKG weiter mit AWDL gehen. Wie auch immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Als nächstes werdet ihr wohl die Fortsetzung des Weihnachtsspecials, also der Altschauerberg-Tales, von mir sehen. Irgendwann Anfang März, denke ich. Sollte eigentlich schon im Februar kommen, aber dies, das, Uni-Stress. Und ich habe die Geschichte zu 3/4 fertig, aber bin unzufrieden damit und ich will nichts raushauen, womit ich unzufrieden bin, sonst, keine Ahnung, kann ich mal wieder die Peitsche auf den Rücken schlagen. Du dumme Sau, du. Egal, Sayonara Matane, ne?